Wie kommt es, dass du so viele Bücher hast, Sammy? Weil in all den Büchern die Weisheit der Gummibären festgehalten wurde. Unsere Kultur, unsere Taten und unsere Vergangenheit. Aus diesen Büchern können wir alles über die Gummibären erfahren. Wie du siehst, habe ich mich schon ganz schön in die Geschichte der Gummibärchen vertieft. Ach, sieh mal, was du gemacht hast. Das habe ich nicht gewollt. Nein, nein, nein, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich habe nicht gewusst, dass hinter diesen Büchern eine Tür ist. Komm, hilf mir. Ja. Wenn man sich das vorstellt, seit über 100 Jahren ist in diesem Tunnel kein Gummibär mehr gewesen. Ich glaube, unsere Gummibär-Vorfahren haben hier unten gelebt. Dann werden wir auch sicher eine Küche hier unten finden. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Viele abenteuerliche Dinge liegen hier unten seit langer, langer Zeit. Und plötzlich stoßen die beiden auf etwas, das aussieht wie ein gigantisches Bein aus Metall mit einem Drachenfuß daran. Oh, sieh mal, Tammy, das haben unsere großen Gummibär-Vorfahren gebaut. Tammy, Tammy. Hallo, schau mal, wer hier oben ist. Beim großen Gummibären. Spiel nicht damit herum, Tammy. Ach, das hier ist so alt, dass es bestimmt nicht mehr funktioniert. Na, nichts passiert. Stell es ab, stell es sofort ab. Das macht Spaß, willst du auch mal probieren? Oh! Oh! Stell es ab, du stell es doch schon ab. Ich kann nicht! Hilfe! Währenddessen im Haus der Gummibären. Kann mir jemand erklären, was der Krach soll? Ich weiß auch nicht, aber ich habe das Gefühl, als ob ein Jahrmarkt in der Gegend wäre. Oh, oh, oh, Tammy, es sind Schwierigkeiten. Er sitzt in einer Maschine fest, die macht immer so. Ja, genau so. Wo hat er die Maschine denn gefunden? Hier, da, dort. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Dann werden wir ihn befreien. Einen Schrei von König Gregor zu fordern. Komm her, du Halunke, und kämpfe mit mir. Ein Drache! Oh! Armer Sir Tuxford. Und dabei ist das, was ihn so erschreckt hat, nur eine raffiniert konstruierte Maschine, die Drachenspuren hinterlässt. Weiter weg aber, im Schatten eines großen Baumes liegt ein wirklicher Drache. Oder vielmehr eine Drachin. Und die ist alles andere als streitsüchtig. Oh, wieder ein wunderschöner Tag. Oh, was kann das denn sein? Ich kann es doch nicht glauben. Nach so vielen Jahren endlich wieder ein Drache, der mir Gesellschaft leisten kann in meiner Einsamkeit. Endlich ein Freund, mit dem ich mich unterhalten kann. Jetzt werde ich nie wieder einsam sein. Ich frage mich nur, ob er auch so gerne Kekse isst wie ich. Ein Drache! Drache! Ein Drache! Im Wald ist ein Drache! Was soll denn der Lärm? Habe ich vielleicht richtig gehört, wenn ich das Wort Drache gehört habe? Ja, mein König, ein großer, gefährlicher Drache. Und wie gefährlich, Eure Majestät. Er hat uns wie ein Spielzeug aufgehoben und unser ganzes Lager zerstört. Und meine Lanze hat er zerbrochen. Und die ganze Zeit hat er schreckliche Schreie von sich gegeben. Tuxford, ist das wieder eine eurer erfundenen Jagdgeschichten? In Dunwin hat es schon seit Jahren keine Drachen mehr gegeben. Aber diese Geschichte ist wahr, Eure Majestät. Bei meiner Ehre als Ritter. Oh. Das erfordert unseren Einsatz. Nun denn, meine Ritter, machen wir uns auf, um den bösen Drachen zu töten. Ich sehe keine Fußabdrücke von einem Drachen. Ich höre ihn. Schnell den Berg rauf. Das war aber haarscharf. Das wäre fast schief gegangen. Wenn ihr erlaubt, dann werde ich mich ein wenig im Schatten dieses Drachen niedersetzen. Pass auf, ein Drache! Was sehen deine Augen? Das sind tatsächlich Gummibären. Oh, wie ich mich darüber freue. Ja, was höre ich denn da? Sie wissen, wer wir sind? Und ob ich euch kenne? Die ganze Welt war früher voller Gummibären. Oh, wir waren immer sehr gute Freunde. Dann werden Sie mich also nicht auffressen? Dich auffressen? Oh, dass ich nicht lache. Ich bin der friedlichste Drache auf der ganzen Welt. Tommy, sag was. Bist du auch ganz in Ordnung? Hast du eine Kleinigkeit zu essen? Du siehst, der ist gesund. Hm? Hier ist das mal. Du bist ganz schön durcheinander geschüttelt worden. Sag mal, Grammy, du hast aber große Augen bekommen. Warte, nicht erschrecken. Die ist eine Freundin von mir, nehme ich an. Wie kannst du daran zweifeln? Was ist das für ein Monstrum? Lass die Finger davon, es macht einem nur Ärger. Ich hasse es. Das geschieht dir recht. Weißt du vielleicht, was das ist? Ja, ich bin mir sicher, dass es kein echter Drache ist. Ach ja, es ist eine Art Attrappe, die unsere Vorfahren benutzt haben. Sie haben damit Angreifer abgeschreckt, indem sie überall Fußabdrücke gemacht haben. Oh, sehr schlau von ihnen. Oh. Was ist da so lustig dran? Oh, ich bin die ganze Zeit hinter meinen eigenen Spuren hergelaufen. Wie meinst du das? Ich hatte ganz vergessen, dass ich für den Drachenfuß Modell gestanden habe. Sieht doch genau wie meiner aus, hm? Wir sind dich, sagen Männer! Wir werden den Drachen euch gefangen nehmen! Wenn wir das aber haben, dann werden wir den Kopf erschlagen und den König Gregor übernehmen! Auf ihr Essen, los! Sie wollen ihn fangen! Hau ihnen doch einfach auf den Kopf! Ich habe euch doch gesagt, dass ich ein ganz friedlicher Drache bin! Dann fliegt doch einfach weg! Unmöglich! Sammy, warum zauberst du ihn nicht einfach weg? Man sollte ihnen wirklich dabei behilflich sein. Wenn sie ein Monster haben wollen, dann werde ich ihnen eins geben. Wären Sie so freundlich, mir Ihren Schwanz zur Verfügung zu stellen? Was hat Tammy bloß vor? Wie mit einem Fahrstuhl lässt er sich auf die Drachenfußmaschine heben. Und dann beginnt eine wilde Jagd. Hügel auf und Hügel ab. Da läuft das Ungeheuer! Vorwärts, Männer! Folgen Sie ihm! Slums, ich habe heute genug Spaß gehabt. Tammy springt ab und lässt den Fuß allein weiter stampfen. Nicht weit entfernt warten die Ritter von König Gregor. Und als der Drachenfuß die Klippen hinunterspringt, rollen sie einen großen Felsbrocken an den Rand der Schlucht. Los! Stellt euch dagegen, Männer! Und los! Zerschmettert liegt der Drachenfuß unter dem Steinbrocken begraben, und die Ritter verlassen mit stolz geschwellter Brust den Platz, an dem sie das Ungeheuer erledigt haben. Doch noch jemand ist stolz, allerdings auf viel bescheidenere Art. Es tut mir leid, dass Sie so viel Ärger gehabt haben. Aber nicht doch. Ich habe schon seit Jahrhunderten nicht mehr so einen Spaß gehabt. Und mit deinem kleinen Trick hast du dich den großen Gummibären für würdig erwiesen? Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Es ist doch nur, weil wir Helden so tapfer sind. Tapfer und edel. Tapfer, edel und gut aussehend. Tapfer, edel, gut aussehend und hungrig. mit deinem Greifarm, du Grabschänder, du Aasgeier. Oh, oh. Kabi. Sie will immer noch reden, reden, reden, Sammy. Ich habe überhaupt nichts mehr zu tun. Dann werden wir eben etwas daran ändern müssen. Komm mit mir. Na komm schon. Vielleicht finden wir hier etwas drin. Etwas, mit dem du dich beschäftigen kannst. Wow, das sieht ja wie eine Schatztruhe aus. Oh, das ist ja toll. Na, das ist ja ganz wunderbar. Dann also Spielfass. Viel Spaß. Danke. Hey, Sammy, hast du das gehört? Sehr gut für den Anfang, was? Ja, es war sehr beeindruckend. Da siehst du, was ich meine. Er ist so kindisch. Wie soll ich je von ihm lernen, erwachsen zu werden? Aha. Ich bin schon ganz schön alt. Aber ich muss mich immer noch mit ihm beschäftigen. Wack, warum gehst du eigentlich nicht mit Kabi spielen? Graffi! Du hast mir überhaupt nicht zugehört. Das ist gemein. Oh, das kann ich dir nicht sagen. Es ist in der Nacht gewesen, denke ich. Kein Mensch hört mir hier zu. Was ist? Es ist mir auch egal. Ich werde jetzt mit Grammy sprechen. Du musst entschuldigen, aber ich habe jetzt zu tun. Warum sprichst du nicht mit Grammy? Grammy, ich möchte was zeigen. Ich muss jetzt unbedingt mit jemandem hier reden. Wenn du bitte etwas wartest. Ich habe gerade Kabi zugehört. Ich war zuerst hier. Dann kannst du auch wieder als Erster gehen. Mm. Warum hört mir denn hier keiner zu? Sunny, sag, warum spielst du nicht ein wenig mit Kabi? Und zwar weit weg von hier. Aber da versuche ich die ganze Zeit drüber zu sprechen, weil keiner hier überhaupt nur zuhört. Es macht keinen Spaß, mit dir zu spielen. Sie will nur... Halt! Jetzt hört mal zu. Ihr beide werdet jetzt lernen, miteinander auszukommen. Und am besten wär's, wenn es gleich versucht. Also, auf Wiedersehen. Ich... Na los, geht schon. Keiner will mir hier zuhören. Hey, Graffi, hör dir das mal an. Was? Oh, Sunny! Aber... Mach, dass ihr rauskommt! Keiner will mit Kabi spielen. Keiner hört ihm zu. Also rast Sunny mit ihm durch die Schnelltunnel ans Seeufer. Dort kann er wenigstens keine Dummheiten machen, denkt Sunny. Kabi setzt seine Flöte an die Lippen und spielt, bis Sunny die Geduld reißt. Kabi, nicht weggehen! Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich hab gesagt, du sollst nicht weggehen! Kabi! Hör zu! Ich bin zwar noch nicht erwachsen, aber ich bin älter als du. Und ich muss auf uns aufpassen. Ich würde es sehr schätzen, wenn du ein wenig mithelfen würdest. Gib das her! Wütend reißt Sunny dem kleinen Kabi die Flöte aus den Händen und knickt sie. Doch Kabi gibt nicht auf. Er biegt seine geliebte Flöte wieder gerade und spielt glücklich weiter, als ob nichts geschehen wäre. Aber was ist das? Beim ersten Pfeifton fängt das Wasser des Sees hinter ihm an zu brodeln und ein Drache mit gezackten Flügeln erhebt sich aus den Wellen. Kabi! Kabi! Ich glaube, es ist jetzt besser, wenn wir nach Hause gehen. Warte mal. Hörst du es, Kabi? Es hört sich genau wie dein Pfeifton an. Antworte ihm. Okay. Wow, er spielt mit uns. Mach mal eins der anderen Löcher zu und blas. Toll, toll, toll. Versuch's mit einem anderen Ton. Nachdem der Drache, dem das Ganze sichtlich Spaß zu machen scheint, sogar Feuer gespien hat, klettern Kabi und Sunny zwischen die Zacken seiner Rückenflosse, als sei er ein Reitpferd. Du, jetzt mach doch mal so. Oh je, das hätte Kabi lieber nicht machen sollen. Denn nun erhebt sich der Drache unter furchtbarem Tosen, schlägt mit den Flügeln und rast mit ihnen über das Wasser, über Wälder und Schluchten, vorbei an bizarren Felsen. Dann plötzlich setzt er die beiden auf der Spitze eines hohen Turmes ab. Das ist Schloss Dreckmoor. Der Drache hat uns bis zum Schloss von Grafen Ickzorn gebracht. Ja. Komm, wir müssen wieder von hier verschwinden. Nein, wir haben jetzt endlich die Gelegenheit, dem gemeinen Ickzorn eine Lektion zu erteilen. Was macht das Ding da oben auf meinen Zinnen? Ich glaube nicht, dass es irgendetwas macht, mein hoher Herr. Das kann ich auch selber sehen. Was sieht mein Adlerauge? Gummibären. Bringt mir die Gummibären! Ihr habt gehört, was der Herzog gesagt hat. Bringt ihm die Gummibären. So befehlen. Kann ich schau mal. Die wollen uns holen. Warum zum Teufel bläst er auf seiner Flöte? Hast du das gesehen? Die Gummibären haben das Biest unter Kontrolle. Das stimmt zwar, doch es nützt Kabi und Sunny nichts. Wenig später sind sie in der Gewalt Herzog Ickzorns. Willkommen in meinem bescheidenen Haus. Ich habe es immer sehr gern, wenn Gäste so hereinplatzen. Und ganz besonders, wenn sie Geschenke mitbringen, so wie diesen Krafttrunk hier. Ein kleiner Schluck davon und ich bin stark wie 100 Männer. Aber ich freue mich ganz besonders über ein anderes Geschenk. Du bist doch sicher so freundlich, mir zu zeigen, wie es funktioniert. Niemals, du dummer Herzog. Hüte deine vorlaute Zunge, hörst du? Mein menschenfressendes Ungeheuer hat noch Hunger. Vielleicht hat die kleine Lady hier bessere Manieren. Sag ihm nichts, Sunny. Wie wär's, meine Liebe? Ich würde dir gerne sagen, wie es geht. Aber mir hört ja keiner zu. Oh, ich schätze mich glücklich, jedem Wort dieser jungen Dame zuhören zu dürfen. Sag, was du dir sagen möchtest. Nein, Sunny, sag ihm nichts. Nun, wenn du darauf bläst und einige Löcher zumachst, dann zieht es Schleifen. Hör nicht auf sie, das ist gelogen. Das ist ja erstaunlich, wirklich großartig. Wenn man jetzt mal den Kleinkram beiseite lässt, was muss man machen, damit er Feuer speit? Nicht. Da machst du einfach das Loch zu und bläst. Wunderbar, ich möchte mehr davon sehen. Ich freue mich schon, wenn ich mit meinem neuen Türöffner dem Schloss in Dunwind einen Besuch abstatte. Oh, ich habe vergessen, dir noch etwas zu sagen. Aber es ist sehr gefährlich. Sag's mir, ich will es wissen. Hör zu. Blas so fest wie möglich auf der Flöte und mach... Ja, das ist gut. Hör genau zu. Genau das hätte Herzog Ickzorn lieber nicht machen sollen. Denn wie vorhin bei Kabi fängt der Drache auch diesmal an zu toben. Und der Herzog bekommt ein paar gehörige Schwanzschläge ab, die ihn außer Gefecht setzen. Mit der Flöte verschwinden die Gummibären auf dem Rücken ihres Drachen. Das wirst du mir büßen! Keiner ist der Rache, sonst geh ins Kommen! Komm zurück, oder das nächste Fass holt euch vom Himmel runter! Wir gehen doch nicht zurück, oder? Wir müssen, oder er holt uns mit Gewalt runter. Aber ich habe eine tolle Idee. Herzog Iggy, du wirst so gut wie ein China-Zwerg! Ickzorn entkommt noch nicht mal seiner eigenen Rache. Tja, alles, was man hochwirft, kommt normalerweise wieder runter. Und so landet der Felsbrocken, den der Herzog nach dem Drachen über sich geworfen hat, genau auf seinem eigenen Kopf. Ich hab die Flöte verbogen. Geht sie jetzt noch? Nun, sie geht wohl noch. Aber beim ersten jaulenden Ton nimmt der Drache schnaubendreiß aus. Er stürzt sich in die Fluten und taucht nicht wieder auf. Oh, ich hätte ihn so gern hier behalten. Kabi, aber ich glaube, für uns ist es so besser. Ja, ich glaube auch. Du hast den alten Ickzorn ganz schön ausgetrickst. Es tut mir leid, dass ich dir nicht zugehört habe. Ach, das ist schon vergessen. Aber dein kleiner Streich mit Ickzorn war auch nicht so ohne. Wir sind ein sehr gutes Team. Ja. Komm, wir gehen nach Hause und erzählen jedem, was wir erlebt haben. Denkst du, dass die uns das glauben werden? Ja. Vielleicht sagst du es ihnen lieber. Hier hört ja sowieso keiner zu. Graffi träumt. Er hat einen furchtbaren Albtraum. Hoch oben in den Wolken gleitet er mit ausgebreiteten Armen durch die Lüfte, als ein Schwarm Enten seine Bahn kreuzt. Die Enten kreischen empört, Federn fliegen, Graffi gerät ins Trudeln und stürzt ab. Mitten ins Wohnzimmer der Gummibären, wo er völlig außer Atem erwacht. Oh, ich habe geträumt. Es war schrecklich. Oh, es tut mir leid, Sunny. Ich muss jetzt gehen. War ich denn so schlecht, Krimi? So ein Unsinn, Kind. Du hast gut gesungen. Diese Flasche würde sogar bei einem Erdbeben tief und fest schlafen. Aber Graffi hat an der Maschine gearbeitet, die Sammy gefunden hat. Er ist überarbeitet. Sammy hat tatsächlich eine Flugmaschine erfunden. Und eigentlich ist sie sogar fast fertig. Doch Graffi sitzt der Schreck zu tief in den Knochen. Mit einem Hammer geht er auf das Ding los. Ja, das war ein Omen. Ich weiß es genau. Ein schreckliches Unglück wird geschehen. Das war ein fürchterliches Omen. Was hast du denn vor? Was machst du? Diese Maschine ist gefährlich. Ich werde keinen Augenblick länger daran arbeiten. Aber wir werden bald damit fliegen können. Nie. Gummibären werden niemals fliegen können. Aber sicher können sie das. Schau her. Die alten Flummigärenbogen, Gummibären flogen auch. Sammy, ich weiß, wo man den Treibstoff reintut. Oh, gut, gut, gut. Dann tu ihn rein und werf ihn an. Ich weiß aber nicht, was Treibstoff ist. Das wolltest du doch in dem Buch nachsehen. Was wollte ich? Oh ja, natürlich wollte ich das. Wir brauchen etwas, womit du fliegen kannst. Etwas, womit du in die Luft gehen kannst. Ich hab's gleich. Hier, Tragfläche im Tiefflugfliegentrieb. Warum guckst du nicht lieber unter Trottel nach? Gummibären sind nicht zum Fliegen geeignet. Aber sie sind doch geflogen. Das sind sie nicht. Das sind sie doch. Sind sie nicht. Das sind sie doch. Mit Gummibären. Sind sie doch. Du hast es geschafft. Ja, jetzt können wir fliegen. Schnell, Kabi, sag Krimi, wir brauchen mehr Gummibärensaft. Ich wollte sagen, Gummibärensaft. Mir ist egal, was Sie sagen. Gummibären sind nicht zum Fliegen geeignet. Sunny, wenn du müde bist, dann kannst du reingehen. Ich mach das hier fertig. Ich bin so aufgeregt, dass ich gar nicht müde sein kann. Gummibär macht Bärensaft so süß. Was kann ich noch singen? Wir können springen, hoch und weit, ganz ohne Mühe. Warum zu glauben, sie werden wirklich fliegen? Macht Bärensaft so süß. Gummibär macht Bärensaft so süß. Gummibär macht Bärensaft so süß. Tammy! Tammy! Wir wollen für heute Schluss machen, Tammy. Okay. Tammy, wo willst du hingehen? Ich wollte nach Haus gehen und Papier holen. Du bleibst hier und wirst die Karre nach Hause ziehen. Erst möchte sie, dass ich Papier hole, dann soll ich die Karre schieben. Mach dir nichts draus, Tammy. Hör mal, soll ich dir mein neues Lied vorsingen? Gern. Wo hast du es gelernt? Ich habe es gerade selbst gemacht. Ich werde sicher einmal eine berühmte Sängerin werden. Sicher. Die Kleine ist genau die Richtige. Die holen wir uns. Wann? Schon sehr, sehr bald. Sollte Graffis Albtraum doch ein böses Omen gewesen sein? Was wollen die beiden unheimlichen Vögel von Sunny? Arbeiten sie etwa im Auftrag des bösen Königs vom Karpisberg? Ah, wo ist denn mein neues Singvögelchen? Das alte hat nicht lange gelebt. Es wird nicht mehr lange dauern, Milord. Nicht mehr lange, ist zu spät. Ich will ihn morgen in diesem Käfig haben. Soll ich dir was sagen, Tammy? Ich glaube, ich werde eine große Sängerin. Das glaube ich auch, wo du doch schon so fleißig übst. Ich wette mit dir, dass ich ganz berühmt werde. Ich werde vor Königen singen. La la la la la la la la la. Ah! Tammy, Hilfe! Oh nein! Sunny! Ich werde dich retten, Sunny! Lass sie sofort los, du alter Geier! Als Tammy merkt, dass er allein keine Chance hat, rennt er zu den anderen Gummibären. Sie hatten diese schwarzen Federn. Krallen? Hatten sie Krallen? Ja, große, hässliche. Oh, schau, schau, da sind sie. Da sind sie, ja, da sind sie. Die sehen aber schrecklich aus. Richtig gefährlich. Was sind das für Vögel, Tammy? Karpüsse. Eine vogelähnliche Art, die sehr gefürchtet ist. Och, ich darf gar nicht daran denken, dass Sunny bei diesen Bestien ist. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, ich schwöre es. Das wissen wir doch, Tammy, das wissen wir. Hier steht noch etwas, dass sie auf dem Karpi-Berg wohnen. Einem der steilsten Berge im ganzen Lande. Dann nicht viel los, was warten wir noch länger? Na los, komm schon, wir müssen den Berg hinauf. Ja, komm, wir fahren mit dem Flugzeug. Moment, Moment. Der sicherste Weg, um auf den Berg zu kommen, ist der, wie es die Gummibären immer gemacht haben, nämlich hüpfen. Das ist doch viel zu steil, Graffi, aber die Maschine ist unsere einzige Hoffnung. Los, Stabi, Karten! Ich meine, Kappi, starten! Los, Tammy! Die Entscheidung, die ihr trefft, ist falsch! Hör auf zu meckern und steig ein! Vergiss nicht, dass Hanne uns braucht! Ich weigere mich, in die Luft zu gehen und dabei bleibe ich doch. Ah! Hey, wartet auf uns! Wir wollen doch auch mit. Was sollen wir tun, Sammy? Ja, ja, lass mal sehen. Ja, zurückziehen! Nein, nein, nein, Kavi, das war nicht richtig. Versuch's doch mal anders herum. Ihr habt Raffi erwischt. Schaut mal hinter euch. Ich glaube, Grammy braucht Hilfe. Hey, Kabi, versuch es mal nach vorne! Alter! Wow! Schau mal, wie hoch wir sind! Ist das unser Schatten? Ja, sicher ist er das! Und Grafis Schatten ist direkt dahinter! Das ist Grafis Schatten! Graffis Schatten? Aber das hieße ja, dass Graffi an einem Seil hinter dem Flugzeug... Zieht mich rein! Vorsicht! Ah! Ist alles in Ordnung, Graffi? Oh ja, sicher. Es ist mir noch nie besser gegangen als bei diesem Ausflug. Hey, Graffi, wie konnte denn das passieren? Ich hatte zufällig meinen Fuß in das Linke. Und ist eure Majestät mit dem neuen Singvogel zufrieden? Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Hören Sie, eure Majestät. Ich fühle mich ja sehr geehrt, dass Ihnen mein Gesang so sehr gefällt. Aber wann kann ich denn jetzt endlich wieder nach Hause gehen? Nie mehr! Du gehörst jetzt mir und mein Singvögelchen. Was? Meine Freunde werden jeden Moment hier sein und wenn... Wenn sie es schaffen werden, hier heraufzukommen, dann werden wir ihnen einen sehr schnellen Weg wieder nach unten zeigen. Los, sing vor! Gummibär macht Bärensaft. Schon besser, Kappen. Ich will nur Sunny befreien und dann sofort mit dem fliegenden Unsinn aufhören. Wie weit ist es noch bis zum Kaffeeberg? Nach dem Buch müssten wir sofort da sein. Da ist er schon. Ah, wären wir nie raufgekommen. Auch nicht, wenn wir mit Gummibärsaft gehüpft wären. Ich gebe schon zu, dass das Flugzeug eine gute Idee war. Aber du musst ja nicht immer... Ich werde wohl besser mal sehen, wie viel Saft wir noch haben. Wo ist der Gummibärsaft? Hey, was ist hier los? Irgendwas ist hier faul. Es ist nichts faul. Nur ein bisschen windig. Gib mir sofort mein Seil, oder? Nein, nein, Seid ihr alle noch in Ordnung, Gruffy? Gummibären sind nicht zum Abstürzen geeignet. Gott sei Dank sind wir auf Sträuchern gelandet. Ja, wir haben Glück gehabt. Ach du liebe Güte. Wie werden wir da je wieder runterkommen? Das wird schon gehen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt erstmal Sunny finden. Mir machen! Nicht runterschauen, Sunny! Das noch, das ist ja großartig. Sammy, du bleibst am besten hier und versuchst das Flugding zu reparieren. Kavi, kommt mit mir. Ja, danke. Ich weiß es zu schätzen. Da unten ist ein Felsvorsprung. Mit dem Seil könnten wir bis dorthin kommen. Du, Gruffy. Nein, kommt nicht in Frage. Du brauchst nicht zu betteln. Ich mache dieses Mal den Knoten. Aber Gruffy. Wenn ich unten bin, hol ich dich nach. Aber du hör mir doch mal zu, Gruffy. Du brauchst keine Angst zu haben, Kavi. Ich werde dich auffangen, wenn du fällst. Gruffy hört mal wieder nicht zu. Und als er bei dem Versuch, den Abhang hinunterzuklettern, ins Stolpern gerät und wie eine Kugel runterrollt, wartet Kavi längst unten auf ihn. Ich hab dich, Kavi! Kavi, wo kommst du denn her? Hier runter für dein Fahrrad. Das ist das, was ich dir schon die ganze Zeit sagen wollte. Das ist ja schön. Gut gemacht. Komm. Du brauchst keine Angst zu haben, Sunny. Wir sind schon unterwegs. Da vorne ist eine Höhle. Nur noch ein paar Schritte, Kavi. Na, Gruffy, das war doch ein Kinderspiel. Ja, das haben wir gut gemeistert. Woher wissen wir eigentlich, wo wir nach Sunny suchen sollen? Das werden wir ganz einfach wissen. Hier entlang. Ich kann es schon hören. Hier entlang. Weiter, weiter singen. Weiter singen. Bitte, ich bin so müde. Ich möchte keine Sängerin werden. Bitte lassen Sie mich. Sing, sing. Sing! Ich werde Sunny retten! Bin nicht so schnell, warte, wir wollen erst am Bach sehen. Gummibärma-Bärensaft! Wir können springen hoch und weit, ganz ohne Mühe. Gummibärma-Bärensaft, so süß! Gummibärma-Bärensaft, so süß! Was machen wir denn jetzt, Gruffy? Ich habe eine Idee, Kavi. Du kletterst jetzt da oben rauf. Oh ja, ich bin nämlich ein guter Kletterer. Keine Angst, Sunny. Ich hole dich hier raus. Hey, halt das mal. Ich bin schon da. Halt du dich hier fest und ich gehe rüber zu Sunny. Na dann, hoffentlich weiß er wenigstens, wie man einen Knoten aufmacht. Wie habt ihr das nur geschafft? Das war ganz einfach. Wir sind mit einem Flugzeug hergeflogen. Sunny macht gerade das Flugzeug für den Rückflug fertig. Ja. Wir müssen sofort von hier verschwinden. Es wird gleich Tag werden. Und diese übergroßen Vögelchen werden dann wach werden. Wie wär's hier entlang? Kavi, wo steckst du? Hier oben. Hier gibt's zwei Wege. Welchen von beiden sollen wir nehmen? Den rechten. Nein, er hat recht. Den linken. Und welchen soll ich jetzt nehmen? Sag du's. Okay, dann nehme ich den linken. Du's recht. Ich gehe schon ins Ende des Tunnels. Wir sind gleich frei. Oh. Wir hätten doch lieber nach rechts gehen sollen. Machen wir mit links. Ach, das ist ja wie ein Puzzlespiel, das man mit geschlossenen Augen spielen muss. Wir haben es geschafft. Sunny, da bist du ich ja. Ich bin ja so froh. Danke, Sunny, dass du mich gerettet hast. Jetzt kommt das Wichtigste. Hast du das Ding reparieren können? Nun, ich meine, da werden noch ein paar Teile fehlen, aber fliegen tut es. Es war dunkel, als ich es gemacht habe. Wird das fliegen können? Also, wenn man dem Buch hier glauben kann, dann müssen die Flügel auf dem Wind liegen bleiben. Wir können doch auch einfach mit den Armen flattern. Oh nein, in Kapitel 9 steht, dass diese Technik nicht funktioniert, aber in Kapitel 10, da steht... Schon gut, ich will nicht darauf bestehen. Aber was machen wir jetzt? Ja, wir müssen uns beeilen. Die Kabis wachen gleich auf. Ja, wir legen uns einfach auf die Flügel und dann halten wir uns fest. Und wenn wir dann vom Berg runter sind, dann schweben wir ins Tal. Gute Idee. Also los. Einen Moment. Etwas nicht, Alter. Was? Ja, sicher. Das verdammte Ding muss angezogen werden. Währenddessen entdeckt der böse König in der Höhle des Karpisberges die Flucht der Gummibären. Sing! Sing! Oh! Ihr habt meinen Furi entkommen lassen! Geht ihn suchen, Idioten! Nicht, Graffi, lass das, sonst bleibst du zurück! Das war meine Idee. Lass mich lieber schieben. So ein Unsinn. Von euch hat doch keiner so viel Kraft, wie ich sie hab. Dann bleiben wir alle hier. So ein Unsinn. Ich lass das schon, ganz bestimmt. Wenn ich angezogen habe, werde ich einfach hinten aufspringen. Auf Wiedersehen. Komm, ihr Kamerchenvögel, ich werde es euch schon zeigen. Ah, Hilfe! Los, schnappt ihn euch! Fass mich nicht an, sonst schlage ich dir den Schnabel ein. Ergreift zum Brötchen, Pärmler! Hört mal zu, wenn ich euch sage, legt sich jeder von uns auf die rechte Seite, ich meine auf die rechte Seite. Also los! Auf Wiedersehen, meine Freunde! Wer soll schon aufhalten, ihr miesen kleinen Würmer? Ja, du wirst mir nie entkommen! Meine Krone! Gib mir sofort meine Krone wieder! Da hast du deine Krone! Sie haben Sunny mitgebracht. Ich glaube, Graffi gefällt es da hinten. Mach dir keine Sorgen, es ist jetzt alles wieder gut, wir sind in Sicherheit. Sunny, ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Ich könnte immer zu singen, Gummibär macht Bärensaft. Alles kannst du singen, nur das nicht, klar? Ja, ich will es nicht mehr singen. Und dann sind wir schnurstracks auf den König zugegangen und haben ihm fest in die Augen gesehen. Und wir haben Faust gegen ihn gekämpft. Nein, Kabi, wie wär's, wenn du nicht so viel quatschen und dich lieber um Graffis Verband kümmern würdest? Ich muss das Abendessen machen. Nochmal, Granny. Nur ich und die Vögel standen sich gegenüber. Und ich... Ich habe dem Jungen wohl schon 100 Mal erzählt, dass Gummibären niemals abstürzen. Gummibären.